Das Schweizerische Verbreitungskomitee für den Kongress zur Lobpreisung der großen Menschen von Baekdu-san 2017, das Schweizerische Korea-Komitee und die Schweizerische Zuständige Studiengruppe unterstützten in ihrer gemeinsamen Erklärung vom 3. April das Memorandum der Regierung der DEVJK. Darin wurde hervorgehoben, die glänzenden Erfolge in Korea zeigen deutlich, dass Marschall Kim Jong-un Verteidiger der Souveränität und Gerechtigkeit und großer Mann sei. Man würdige den Staatsführer Kim Jong-un als Sonne des 21. Jahrhunderts hoch.